Die nationalen wissenschaftlich-technischen Seminare in den Bereichen Schuhindustrie und Landmaschinen fanden vom 24. bis 26. Juli in der Lederschuhfabrik Wonsan im Bezirk Gangwon und im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Deren Veranstalter waren der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas. Daran nahmen Lehrer, Forscher und Doktoranden der betreffenden Bereiche und mehrere Einheiten teil. Es wurden viele Dissertationen eingereicht, die zur Entwicklung der Schuhindustrie des Landes und zur komplexen Mechanisierung der Landwirtschaft aktiv beitragen können. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Dissertationen wurden die Urkunden und Preise verliehen.